tocam agora as melhores músicas em inglês. Cowboy, cowboy, cowboy, cowboy. nova lua, sei lá. Isso é coisa de cinema. Uma beca invocada, um pingente no chapéu. Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Vem com essa de rodeio, bate forte. Vamos almoçar. Sinto um clima dia de rodeio. Parece um buraco. O Tejo baila. águas vagas a ensaiar um fandango. O canoa conheces bem quando a norte pela proa. Quantas docas tem Lisboa? I don't know what to think. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Tudo que não passa, tudo que não vive entre nós. Antena Web. Sintoniza-te, sintoniza-te. Feeling with the feeling, Antena Web. Sintoniza-te. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, mit mir allein als Passagier. Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg von dir. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab. Ich hab gedacht, du glaubst an mich und dass ich dich für immer hab. Es fährt ein Zug nach nirgendwo und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Macht es dir wirklich gar nichts aus, dass unser Glück mit einem Male zerbricht? Es fährt ein Zug nach nirgendwo, bald bist auch du genau wie ich allein. Sag doch ein Wort, sag nur ein Wort, und es wird alles so wie früher sein. Oh Maria, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, bitte glaube mir, was auch immer mit der anderen war, das ist vorbei, ich schwöre es dir. Oh Maria, du lässt mich gehen, doch eine Träne in deinem Blick, eine Träne hab ich gesehen, will sie mir sagen, komm doch zurück. Die Zeit verrinnt, die Stunden gehen, bald bricht ein neuer Tag heran. Noch ist es nicht für uns zu spät, doch wenn die Tür sich schließt, was dann? Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab. Ich hab gedacht, du glaubst an mich und dass ich dich für immer hab. Es fährt ein Zug nach nirgendwo und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Macht es dir wirklich gar nichts aus, dass unser Glück mit einem Mal zerbricht? Es fährt ein Zug nach nirgendwo, bald bist auch du genau wie ich allein. Sag doch ein Wort, sag nur ein Wort, und es wird alles so wie früher sein. Oh Maria, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, bitte glaube mir, was auch immer mit der anderen war, das ist vorbei, ich schwöre es dir. Oh Maria, du lässt mich gehen, doch eine Träne in deinem Blick, eine Träne hab ich gesehen, will sie mir sagen, komm doch zurück. Mich gehen, doch eine Träne in deinem Blick, eine Träne, die hab ich gesehen, willst du mir sagen, komm doch zurück. E agora, na tua antena web. Not alone, my finest day. is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. Only fair that I should Just the way the